Tja, ihr Lieben, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Show, offene Sendung heute Nacht für alle eure Themen. 0130 2911. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Dietmar, 29 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo, dein Thema. Ja, ich rufe wegen einem älteren Thema an, was vor 2 Tagen war, und zwar peinliche Angewohnheiten. Hast du welche? Ja, eine. Nämlich? Wenn ich allein im Haus bin und Musik höre, CD, dann habe ich die Angewohnheit, um den Wohnzimmertisch zu laufen. Du läufst um den Wohnzimmertisch? Ja. Bei welcher Musik? Hörst zum Beispiel Onkels, Queen, also alles, was rockig ist. So, so eher die solide Rocknummer. Ja. Und in welchem Rhythmus läufst du dann um den Wohnzimmertisch? Je nachdem, wie schnell das Lied ist. Es kann also auch sein, dass du sehr schnell dass du rotierst um den Wohnzimmertisch herum. Ja, ja, ja. Und zwar kann ich da besser bei nachdenken und plötzlich bin ich da in einer ganz anderen Welt. Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du dann so gebeugt, ganz schnell rund, oder? Nee, richtig aufrecht. Ja. Und ich tue dann immer mit den Fingern so nach dem Rhythmus so schnippen. Also, wo guckst du hin? Auf die Erde? Nee, auf den Fußboden? Geradeaus. Singst du mit? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Warum tust du das? Frage ich jetzt mal ganz. Ich weiß es nicht. Also seit frühester Kindheit mache ich das. Ja. Und hat das auch schon mal jemand beobachtet? Meine Mutter hat mich mal dabei erwischt. Und dann war es dir peinlich? Ja, dann musste ich mich irgendwie verstellen. Da habe ich so getan, als ob ich in die Küche gehe und mir einen Kaffee machen wollte. Ach so, ich dachte, dass du irgendwas auf dem Boden vielleicht suchst, dass dir irgendwas runtergefallen ist oder so. Nee, da würde ich mich ja bücken. Ja gut, Ausreden sind Ausreden. Kann es sein, dass dadurch, ich meine, jeder ist ja nur anders gestrickt, dass dadurch dein Hörgenuss einfach intensiver wird, indem du da um den Wohnzimmertisch rennst? Ich weiß auch nicht, wenn es so ein super gutes Lied ist. Ich sag mal jetzt, We Are The Champions von Queen. Super gut, ja. Ja, oder Bohemian Rhapsody, ist ja egal. Ja, genau. Wenn da zum Beispiel innerlich fängt dann das Blut plötzlich an zu vibrieren, irgendwie die Nerven so zu zittern irgendwie. Und du musst dann um den Tisch laufen. Ja. Das ist ein innerer Zwang geradezu. Und du bist dann wahrscheinlich ganz unglücklich, wenn jemand mit im Zimmer ist und du kannst das nicht machen, oder? Ja, genau. Daraus schließe ich, dass du meistens alleine Musik hörst. Meistens, ja. Ja. Hast du eine Freundin? Ich hatte eine. Haben die das gewusst? Nee, nicht. Also es ist eine ganz heimliche Sache, vor der du dich, dessen du dich auch schämst ein bisschen, ne? Ja, ich hatte das einmal gemacht. Wir hatten einmal das Zimmer hier vorne, wo meine Anlage stand, also zur Straße hin. Ja. Und dann habe ich das gemacht, mal so spät am Abend, war sehr spät, also war schon Winter, war 6 Uhr, oder war schon ein bisschen düster, habe ich Licht angemacht. Und ich lief dann so um den Tisch, während der Musik, ne, und wo ich aufgehört habe, habe ich gemerkt, dass draußen ein paar Mädels standen. Die haben mich dabei beobachtet die ganze Zeit. Du hast die Gardinen den Vorhang nicht vorgezogen. Doch, der war vorgezogen. Trotzdem konnte man das sehen. Das ist das Problem. Ach so. Da haben die gedacht, da ist einer, der so ein bisschen neben der Kappe läuft. Ja, womöglich. Wahrscheinlich. Aber es ist eine Angewohnheit, die du nicht missen möchtest, und du stehst dazu, oder? Ja, ich stehe dazu, aber ich mag es nicht so praktisch jemandem so ins Gesicht sagen. Also wenn ich du hast es... Ja? Ja, wenn ich zum Beispiel meinem besten Kumpel sage, hör mal, ich laufe um den Tisch während der Musik, oder wenn er da ist, ne? Muss der Tisch eigentlich eine bestimmte Größe haben? Ach, die Größe ist mir eigentlich egal. Am schönsten stelle ich mir vor, wenn der Tisch groß ist, ne? Damit du so richtig mit... Ach so, von der Breite her? Ja. Ich dachte jetzt von der Höhe. Von der Breite her müsste der eigentlich so ein richtiger, viereckiger Wohnzimmertisch. Richtiger Wohnzimmertisch. Der sollte dann in der Mitte stehen. Also solange du beim Fernsehen, zum Beispiel jetzt bei unserer Sendung, nicht um den Tisch rumläufst, finde ich das völlig in Ordnung alles. Also wenn eine Sendung kommt, gucke ich mir die mit Begeisterung an. Ne? Das aber ist schön. Ich sag mal, es ist nur bei Musik, ja. Bei den Rhythmen, ne? Also der Sound. Peinliche Angewohnheiten. Das war Dietmar. Danke für den Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. Tanja, 17 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Tanja. Und zwar, es geht darum, ich ärgere mich ziemlich über etwas. Ich bin jeden Freitag in derselben Disco. Und da kann es dann auch mal vorkommen, dass... jetzt nicht. Nein, heute nicht. Heute nicht. Ausnahmsweise nicht. Man kann es auch mal vorkommen, dass sich zwei Leute kennenlernen und was miteinander haben, so rumknutschen und so. Und kann schon mal in der Disco passieren. Ja, das ist aber nicht nur manchmal, das ist eigentlich jeden Freitag. Mhm. So. Und was mich dabei ärgert ist, dass das bei den Jungs cool ist, wenn sie mehrere Mädchen an an einem Abend haben und wir Mädchen werden direkt als Schlampen abgestempelt und das ärgert mich. Das ist aber auch, das ist so immer noch, ne? Und wir können nichts daran machen. Wir machen nichts mehr und der Ruf, der bleibt. Steht dir denn der Sinn danach, dass du an einem Abend mit mehreren Jungs rumknutschen würdest wollen, gerne? Ich meine, das war mal eine Zeit. Ich hatte keinen Bock mehr, irgendwie jetzt mir irgendwas nachtragen zu lassen. Und deswegen, ich habe damit ganz aufgehört. Also hast du es mal eine Weile gemacht und man hat dir übel nachgeredet. Ja. Man hat gesagt, Schlampe oder Flittchen vielleicht. Doch, genau. Sowas, ne? Und die Jungs sind die großen Macher, ne? Und die großen Macker, auf jeden Fall. Ja, das ist schlichtweg ungerecht, ne? Ja. Würdest du es denn gerne weitermachen, wenn es da keine so negative Bewertung gäbe? Oh, ich weiß nicht. Ich denke schon. Ich finde ja, dass man, dass die Mädels halt dieses ganze Klischee alles nur überwinden können, indem sie eine Weile dann diese blöden Sprüche aushalten, aber doch das durchziehen, was sie gerne machen wollen. Und wenn dir der Sinn nach vielen Jungs steht an dem Abend, dann nimm sie dir, Tanja. Ja, vor allen Dingen, es geht ja darum, weil bei uns, die sind alle so in meinem Alter, 17, 18 und da meint das keiner ernst. Mhm. Das ist einfach nur Spaß dann, ne? Einfach nur Spaß, einfach nur für einen Abend. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal in der Disco gemacht habe, mit mehreren rumgeknutscht, mit ganz vielen mit wie vielen denn maximal? Wie viel hattest du hintereinander in einer Nacht? Drei, fünf? Das war nicht nur ich, das waren alle. Und die Jungs haben es genauso gemacht, nur bei uns. Und die jeweils anderen, also die Nachfolger, kriegen das dann auch mit, dass du vorher mit einem anderen geknutscht hast? Ja, die wissen das alle untereinander, da kennt sich jeder und... Ja. Was ist so die Vorstufe vom Gruppensex in der Disco bei euch? Nicht unbedingt. Die Mädchen werden erstmal richtig schön mit Alkohol vollgepumpt und dann geht das auch. Hast du dich auch schon vollpumpen lassen mit Alkohol? Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, ich habe zwar was getrunken, aber das war es dann auch wieder. Also ich meine, ich habe damit aufgehört und trotzdem... Rufst du vom Land an? Aus nee, an? Nee, in der Stadt. In der Stadt. Ich dachte jetzt schon, dass das auf dem Land vielleicht üblich ist. Nee. Weil ich das so noch nie gehört habe. Das ist ganz schlimm hier. Also Tanja, ich sag dir eins, wenn du Spaß an vielen Männerküssen hast in der Nacht, dann küss die Männer, nimm sie dir. Ja, klar, aber ich meine, es ist genauso wie mit meinem Ex-Freund. Der erzählt überall rum, er hätte mit mir geschlafen, was weiß ich nicht, alles, und das stimmt überhaupt nicht. Und jeder weiß besser über mein Leben Bescheid als ich selber. Mhm. Das ärgert mich und ich weiß nicht, wem ich glauben soll, weil ein guter Freund hat mir das erzählt. So, und ich habe mit meinem Ex-Freund telefoniert. Also du hast gar nicht mit dem geschlafen? Nein. Und er macht sich jetzt dicke, indem er, er gibt an? Nee, er sagt nicht, ich meine, er leugnet, dass er das gesagt hat, aber ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Dann setzt du andere Gerüchte in die Welt. Das kann ich machen. Tanja! Ja? Also, ich würde sagen, lass dich da nicht kirre machen von den Männern und wie die euch titulieren. Alles klar. Fahren die auf dich besonders ab, die Jungs? Nö, das ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist gleich irgendwie nichts Besonderes. Mhm. Ein ganz normales, nettes Mädchen. Ja. Ja. Ach. Liebe Tanja, also lass dir kein dummes Image da aufquatschen. Nee, mach ich nicht. Okay. Okay. Viel Glück, viel Spaß. Nächste Woche Freitag, ne, in der Disco. Alles klar. Tschö. Tom ist 26 und jetzt am Telefon. Hi Domian. Hi Tom. Ja, also ich habe ein kleines Problem. Ich bin von der Arbeit gekommen, ganz normal, und habe dann meine Freundin mit ihrer besten Freundin beim Liebesspiel erwischt. Wann war das? Das war jetzt vor ungefähr einer Woche. Mhm. Und du? Was hast du gemacht? Ja, ich bin an der Tür stehen geblieben, hab geguckt, war im ersten Moment wie vor den Kopf geschlagen. Das war im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer. Du machst die Tür auf? Nee, die Tür war so ein Spalt weit offen. Mhm. Und du hast die vorher schon da gehört ein bisschen? Ja, gehört, also man hat so ein bisschen so Getuschel gehört, aber so ganz genau konnte ich das jetzt nicht einordnen. Dann hast du die Tür ein bisschen aufgemacht? Nee, ich habe nur durch die Tür, also wenn man bei mir durch die Schlafzimmertür so guckt, da guckt man direkt aufs Bett. Mhm. Und dann habe ich dann so durchgelinst und war halt wie vom Kopf geschlagen. Hast du was gesagt dann? Nee, ich bin ganz leise wieder auf ganz leisen Pfoten wieder rausgetappt. Ach, die haben das gar nicht mitbekommen? Ich wollte auch jetzt irgendwie, das war mir auch irgendwie zu... Ich wusste nicht, wie meine Freundin da reagiert. Nun ist das eine gute Woche, liegt das zurück? Ja, eine gute Woche. Hast du bis heute mit deiner Freundin darüber gesprochen? Oder weiß die gar nicht, dass du es weißt? Nein, die weiß das gar nicht. Bin dann ganz leise aus der Tür wieder raus. Bin dann ungefähr anderthalb Stunden durch die Häuser gezogen, um Block, und hab mir überlegt, wie die das machen konnte und sowas. Mhm. Und bin dann wieder nach Hause gekommen und sie hat mich ganz normal begrüßt. Ihre Freundin war dann mittlerweile schon weg. Mhm. Und dann, hallo, warum kommst du so spät von der Arbeit? Als wenn gar nichts gewesen wäre. Mhm. Konntest du denn dich so verstellen, dass du dir nichts hast anmerken lassen? Ja, das war schwer. Glaube ich, ja. Also, mich da jetzt nicht irgendwie zu verraten, so nach dem Motto, hör mal, ich weiß, was da gelaufen ist, das war verdammt schwer für mich. Sag mal, Tom, wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen ungefähr und leben seit einem halben Jahr in einer Wohnung. Ja, und würdest du diese Beziehung als eine gute, eigentlich gute Beziehung beschreiben? Doch, also, ja. Also meine Freundin ist also echt meine Traumfrau. Ne? Und im Bett, wie läuft's im Bett? Also ich kann nicht klagen, wunderbar. Ne? Hat sie denn irgendwann schon so Andeutungen gemacht, dass sie bisexuelle Tendenzen hat? Nö, also, ja, was heißt Andeutung, ne? Sie begrüßt ihre Freundin halt, das hat sie auch vorher schon gemacht mit dem Küsschen, naja, und so, gut, ne? Aber das ist ja, mittlerweile sieht man das auf jedem Schulhof oder wenn man irgendwo durch die Stadt geht, ne? Ist das jetzt für dich so schlimm, als wenn du sie mit einem Mann erwischt hättest? Nee, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, als wenn ich sie mit einem Mann erwischt hätte, weiß ich nicht. Aber de facto ist es ja völlig wurscht, ob sie mit einem Mann oder mit einer Frau, sie ist dir ja untreu gewesen. Ja. Also und sie belügt dich. Ja, also ich weiß, also mir geht das jetzt irgendwie schon sehr an die Niere, dass es eine Frau gewesen ist, ne? Warum? Es geht ja noch mehr an die Nieren, weil es eine Frau ist. Na, ich weiß nicht, also ich komme mir jetzt so vor, als wenn ich ihr nicht mehr ausreichen würde, ne? Und das ist natürlich so ein Bereich auch, wo du nicht konkurrieren kannst, ne? Das, was ja, die Frau genau, ihr gibt, kannst ich kann du irgendwie nicht die Reize, die ihre Freundin anscheinend hat, so komme ich mir jetzt vor, ne? Kann ich nicht aufweisen, ne? Das wird schwerlich möglich sein, ja. Ja. Tom, jetzt quälst du dich eine Woche damit rum. Ich könnte mir vorstellen, dass es wie ein Stein im Bauch liegt, sowas. Ja, also ich bin bei der Arbeit, also die Woche jetzt, das war also recht schappig. Ne? Also, wie soll es denn weitergehen? Hast du für dich schon irgendeine Strategie dir überlegt oder eine Verhaltensweise? Ja, also ich werde so auf jeden Fall jetzt mal in der nächsten Zeit, also ich glaube jetzt in der nächsten Woche, werde ich mir wohl irgendwo mal ein Herz fassen müssen und mit dir reden darüber. Würde ich dir auch dringend raten. Also ich muss da wissen, ob ich ihr jetzt nicht mehr reiche oder ob ihr das jetzt irgendwie nur... jetzt durch Zufall passiert ist genau, oder was? Vielleicht eine einmalige Geschichte. Du bist aber ganz sicher, dass die wirklich miteinander geschlafen haben, dass da Sex, knallharter Sex im Spiel war. Ja, ich habe durch die Tür gesehen, sie waren sich am Küssen, sie waren beide nackt, sie haben sich gestreichelt, also das ist für mich irgendwie eindeutig. Ja. Ich finde auch, du musst mit der Frau reden, mit deiner Freundin. Und sie muss in irgendeiner Weise sich dir erklären. Ja. Nur darauf aufbauen kann man dann sehen, wie ihr euch arrangiert und welche Stellung sie bezieht und wie es dann mit euch beiden weitergeht. Du wohnt ja mal gerade so kurze Zeit zusammen, ja, ne? Wie ärgerlich. Ja. Ich habe aber jetzt, ich fände es jetzt auch schade, also ich will auch nicht, dass jetzt mit der Beziehung vorbei ist, ne? Weil ich kann ihr im Endeffekt keinen Vorwurf machen, mir ist von einem Jahr ungefähr auch zu Karneval um die Zeit, jetzt um die gleiche Zeit ist mir auch passiert, dass ich auf einer Veranstaltung ein anderes Mädchen kennengelernt habe. Ich dachte, du hättest mit deinem besten Freund gepennt. Nein, das nicht. Nein. Also ich bin auch meiner Freundin fremdgegangen und sie hat es mir verziehen. Ja. Deswegen... Da wäre das vielleicht eine ganz gute Sache, wenn ihr offen drüber sprecht und du es ihr auch verzeihen kannst. Aber ihr müsst jetzt darüber auf jeden Fall... klare Worte. Ja, das ist mir schon, aber erstmal den ersten Schritt tun. Das ist es. Der erste Schritt, den hast du jetzt schon hier getan. Ja, deswegen habe ich dich auch angerufen. Ja. Also ich mache dir richtig viel Mut, vielleicht jetzt am Wochenende gleich. Setzt euch zusammen und redet die ganze Sache mal gut und intensiv durch. Ja, ich versuche am besten. Tom, alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschö. Eva, 38. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Na, aber, hallo. Ja, hallo. Ja, und zwar habe ich ein großes Problem. Aha. Ja, und zwar ging es gestern in deiner Sendung auch bei der einen um Telefonsex. Und da vorgestern, ja. Ja, und da ich zurzeit arbeitslos bin und keine Arbeit finde, ja, habe ich das gestern gehört. Übrigens, ich sehe deine Sendung jeden Abend. Jeden Abend. Ich finde zwar nicht alles toll, aber Aber du bleibst dabei. Ich bleib bei. Ich das jede Nacht, ja. Das hören wir gerne. Jetzt hast du von den Telefontests gehört. Und du bist arbeitslos. Ja. Und jetzt bist du auf den Gedanken gekommen, dass. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, bei dir mal anzurufen, wie das ist, wie man an so eine Nummer kommt. Also wie man so eine Agentur aufmacht, meinst du, oder wie? Eigentlich bei einer Agentur ist man dann ja angestellt. Also du ja? möchtest gerne selbstständige Telefonsexerin werden? Nein. Nein, was denn? Ja, ich wollte bei so einer Agentur anfangen, dass die dann zu mir zuschalten, wie die gestern bei dir abends. Und du würdest gerne jetzt von mir eine qualifizierte Berufsberatung hören, wie man das anstellt und welche Voraussetzungen man mitbringen soll. Also erstmal musst du Abitur haben, dann musst du einen Hochschulabschluss haben, du musst einmal promoviert haben. Möglichst in einer das ist doch ein Witz. In einer philosophischen Fakultät. Nein, das ist so, wirklich. Ach, das ist doch ein Witz Und dann könnte man miteinander reden. Dann kann ich dir vielleicht dann, wenn die Gegebenheiten vorliegen, dann kann ich dir ein paar Tipps geben. Das war doch ein Witz jetzt. Eva, was treibt dich denn außer, gut, Geldprobleme sind natürlich ein dicker Grund, aber meinst du denn, das kannst du? Und das kriegst du so seelisch aus? Ich weiß es echt nicht. Weil so einfach, glaube ich, das hört sich immer so locker an. Ich mache Telefonsex und verdiene mir schnell mein Geld. Aber ich glaube, dass man da auch der Typ für sein muss. Ja, ich traue es mir eigentlich nicht zu. Aber ich meine, wenn man Geld braucht, macht man alles. Mhm. Und vor allen Dingen, so sehr viel Geld verdienen die Mädels auch gar nicht, wie wir auch schon gehört haben hier in der Sendung, wenn die über Agentur arbeiten. Ja. Und was hast du bisher denn gearbeitet? Verkäuferin. Mhm. Ja. Also ich kann dir natürlich keine richtige Beratung, ich kann dir natürlich nicht sagen, wie man das macht, Eva. Ich kann dir nur dringend raten, da tief in dich zu gehen, um rauszukriegen, ob das dein Ding ist. Ja, eigentlich nicht. Ja. Du könntest ja in die Situation kommen. Ja. Nehmen wir mal an, du bist jetzt am den ersten Tag in deiner Arbeit, bei deiner Arbeit, als Telefonsexerin. Ja. Und es ruft ein Mann an, der sehr wortkarg ist, den du aber so richtig auf Touren bringen musst. Ja. Und das stell dir jetzt mal bitte vor, ich bin der Mann, der wortkarg ist. Ich rufe dich also an und begrüße dich herzlich, die Eva, und sage dir, dass ich eigentlich ziemlich geil bin im Moment. Eva, mach mich noch geiler. Ja, in dem Moment kann ich es jetzt nicht. Ja, das musst du aber. Ja. Ja. Guck mal, das ist wie eine Prüfung jetzt. Wenn du die jetzt bestehst, dann würde ich sagen, bewirb dich da. Aber du musst mach mal irgendwas jetzt. Hol mich mal aus der Reserve raus. Dass ich hier gar nicht mehr still sitzen kann. Dass ich hier nur noch vibriere. Ich traue mir das jetzt gar nicht. So ein paar Sätze vielleicht. Oh ja, Domian. Da müsste ich jetzt eher schmunzeln. Ich meine, man lernt es ja dann, ja? Du meinst Learning by Doing, ne? Also während du das da machst. Ja. Liebelein, ich glaube, das ist nichts für dich. Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Ich habe so ein Gefühl, ich will dich nicht entmutigen, aber ich glaube... Ja, ich meine, jetzt ist man ja auch noch aufgeregt am Telefon und so, ja? Ja. Ja. Aber vielleicht unterhältst du dich vielleicht erstmal mit irgendeiner Frau, die sowas macht. Ja. Und quasi, dass du mal so ein bisschen den Berufsalltag auch mitbekommst. Ja, ich du meine, wirst da auch ich wollte ja jetzt nicht wissen, wie ich mich dazu verhalten habe. Ja. Ich wollte nur wissen, wie man an so eine Nummer kommt. Ja, das weiß ich auch nicht. Da musst du mal irgendwie recherchieren in diversen Zeitungen und Kontaktanzeigen, Blättern und sowas. Da steht das bestimmt drin, wie man da rankommt. Ruf mal so eine Frau an und red auch einfach mal so von Frau zu Frau mit der und lass dich da mal ein bisschen beraten. Ja, okay. Das wäre ganz gut. Okay, Jürgen. Meine Liebe, es gibt aber auch noch 1000 andere Jobs vielleicht. Obwohl, es ist so leicht gesagt, ne? Ja, verstehe ich schon. Ja. Dennoch, viel Glück. Ja, ich danke dir. Viel Glück für deine Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Tschüss, Eva. Ja, tschüss. Sven, 19. Ja, ich bin da. Ja, Sven. Auf Sendung. Total auf Sendung jetzt, ja. Ja. Also, kann jetzt losgehen. Kann losgehen? Ja, mit uns beiden. Rede. Ich soll reden. Also, ich hatte da so ein kleines Problem, oder ich habe immer noch ein kleines Problem. Ich sammle nämlich Schamhaare. Das ist so ein Tick von mir. Das tue ich jetzt schon seit 2 Jahren. Ja, seit 20 Jahren wäre ein bisschen... Nein, das geht echt nicht. Also, das tue ich seit 2 Jahren. Also, ich habe mit 17 angefangen. Und da hatte ich das zum ersten Mal als Erlebnis gehabt. Und fand das ganz toll und ich habe dann irgendwie auch angefangen, durch Zufall mehr oder weniger die zu sammeln. Stopp, also, stopp, mit 17 angefangen. Ja. Wie bist du denn da dann auf die Idee gekommen, Schamhaare zu sammeln? Das hat, also ich habe das, als ich die zum ersten Mal angesehen habe, hat mich das so fasziniert. Deine eigenen? Nein, nicht die eigene, die eigene nicht. Die fand ich auch schon länger, ne? Ja, ich hoffe, also, das muss ja nicht sein. Ja, nee, also das sind die von meiner damaligen Freundin gewesen. Mhm. Die, und dann hatte ich da einfach zugegriffen, sag ich mal, und dann hat sie was, mir was gezogen und... Halt, hast du die ihr gezielt entfernt oder hast du die im Bett aufgesammelt? Oder? Ja, nee, ich hatte gezielt da vorsichtig angegriffen so. Und einfach eins, zwei rausgezupft, ja. Sodass sie das nicht gemerkt hat. Mhm. Und ja, dann hatte ich die zu Hause gehabt und habe ich sie angestarrt und da flossen auch so für mich Erinnerungen noch so dran. Und ja, also so ist jeder Mensch anders. Ich habe zum Beispiel meine Milchzähne gesammelt. Die, ja, die gibt es auch noch. Die gibt es immer noch zu Hause in einer kleinen goldenen Truhe, liegen die, und du sammelst Schamhaare. So, wie ging es dann weiter? Also die Freundin, die damalige Freundin, hat dich auf den Geschmack gebracht? Ja, hat mich mehr oder weniger. Und dann kam, ja, dann hielt das halt nicht, das ist ja immer klar, sag ich mal, im Jugendalter, da hält das auch nicht so lange eine Beziehung. Und dann kam die nächste und dann hatte ich da immer noch im Hintergrund die anderen gehabt, also die Schamhaare von... Von der ersten. Von der ersten Freundin, mhm. Also wo ich das erste Mal, sag ich mal, zugegriffen habe. Mhm. Und dann hatte ich weiter gesammelt und ja, dann kam die nächste und die wieder die nächste. Und dann hatte ich, also dann hatte ich auch zum ersten Mal Geschlechtsverkehr gehabt und dann hatte ich da, ich weiß, ein bisschen spät vielleicht, so mit 17. Und dann hatte ich dann auch bei den anderen das auch gesammelt. Und dann hatte ich irgendwann mir so Boxen zugelegt und mich so reingelegt und dann so richtig mit Datum und sowas versehen, damit man genau weiß. Wie muss man sich diese Boxen vorstellen? Wie groß sind die? So? Das sind so, dass da ein schönes Schamhaar schön reinpasst. Also das sind ganz kleine Boxen dann? Ja, es gibt auch längere. Also es gibt also, wie Streichholzschachteln? Ich weiß, dass es große Schamhaare gibt. Ja, ich meine, wie groß sind die Boxen, in denen du die Schamhaare aufbewahrst? Also die sind so zwei, also 3 cm mal 3 cm, also 9 Quadratzentimeter, wenn ich jetzt rechnen kann. Streichholzschachtelgröße? Ja, etwas größer, okay. Nicht? Und wie viel, aber du sammelst, das verstehe ich doch recht, du sammelst nur Schamhaare von Frauen? Ja, also ich hatte... Bis jetzt, also mit Männern, das ist, glaube ich, auch nicht so ganz mein Ding, aber... Hätte ja sein können, dass du die auf Pissoirs sammelst oder, nee, oder das, sowas. Nee, das nur nicht, also das finde ich dann doch nicht so ganz... Wie viel verschiedene Schamhaartypen hast du denn mittlerweile? Also 20 jetzt. Also 20? 20, ja, und also... Du willst aber jetzt nicht aufschneiden, ne? Hast du mit 20 Frauen schon Sex gehabt? Nein, also nee, Sex gehabt, mit Gottes Willen, das habe ich nicht behauptet. Also das sind, also von mit 6 hatte ich... Geschlechtsverkehr gehabt, also mit den anderen, das hatte ich so, das, was man auch macht am Anfang, auch rumfummeln, sag ich jetzt mal, und dann greift man dann ja auch gerne mal zu, und das habe ich dann so gemacht, und... Wo bewahrst du, und dann hat sich das so ergeben, ich verstehe schon. Hat sich das ergeben, ne? Also wo bewahrst du die denn auf, diese Schächtelchen? Ja, also wenn ich das jetzt verraten würde, dann würde jeder jetzt bei seinen Freunden nachgucken, ob der das auch tut. Das tue ich jetzt nicht, verraten, wo ich jetzt meine Schamhaare aufbewahre. Was passiert denn? Also, gehst du schon mal dann so an deine Sammlung und betrachtest die alle? Das ist wie so ein Tagebuch für mich, sag ich jetzt mal. Ja. Das so sind, ja, sag ich, so, und das sind so Erinnerungsstücke. Das ist ja wie du mit deinen Milchzähnen, so. Du wirst ja auch bestimmt dich an deine Kindheit erinnern, wenn du die Milchzähne siehst, oder? Ja, ich schaue sie mir nur sehr selten an, sagen wir so. Ich glaube, das ist auch noch ein gradueller Unterschied zwischen den Milchzähnen und den Schamhaaren. Ja, das kann man jetzt auch ausdiskutieren, ob es was für Unterschied zwischen Milch und Zähnen. Wie viel Schamhaare sind denn immer in einem Kistchen drin? Also ein eigentlich. Ach, eins nur. Ich habe mir das Schönste ausgesucht, also von dem, was ich gegriffen habe. Mhm. Und das dann zu meiner Sammlung gelegt. Sind da auch blonde Schamhaare bei? Ja, also ich hatte das erste Mal einen Freund, die waren blond. Mhm. Dann hatte ich eine schwarze gehabt. Das war natürlich das Schamhaar eigentlich auch, die sind eigentlich überall ziemlich dunkel, sag ich mal. Außer bei einer rothaarigen, da waren die Haarschamhaare auch rot. Also du hast alles, was die Natur zu bieten hat? Ja, also das ist bei mir mehr oder weniger Zufall. Also nicht, dass ich jetzt gezielt nach rothaarigen oder nach brünetten Frauen suche, aber man sagt ja immer, je rostiger das Dach, desto feuchter der Keller, nicht? Sag mal das so, habe ich noch nie gehört. Nee, das ist ein Spruch nebenbei. Also, Sven, hat das denn, ist das reine Sammlerleidenschaft? Das ist eine reine Sammlerleidenschaft, wie man Steine sammelt. Oder, ich hatte mal eine Anruferin hier in der Sendung, die fotografierte mit Leidenschaft Männerpenisse. Die hat Männer angesprochen und hat dann das beste Stück fotografiert und das war es dann aber auch. Da ist dann also nichts Sexuelles draus entstanden. So. Und sie hat die auch gesammelt und gestand dann aber auch zu, und darauf spiele ich jetzt bei dir auch an, dass sie diese Fotos schon ab und an mal als Vorlage nimmt, wenn sie sich selbst etwas Spaß bereitet. Ist das bei dir auch so, dass du... Das nicht. Also ich finde das ja auch gut, dass sie dann auch die Fotos sammelt, solange sie nicht die echten Exemplare sammelt. Ja. Das kann ja dann auch schmerzhaft sein. Also sexuell stimulierend ist das für dich nicht? Nee, also stimulierend nicht, ist rein Erinnerungswert. Würdest also, du denn, wenn du auf der Straße auf der Straße eine sehr attraktive Frau, ja, und du spekulierst sicher darüber, welche Schamhaare hat sie? Wie sehen die Schamhaare aus? Das würdest du eigentlich jetzt, nachdem ich so die Frauen mehr oder weniger meine Sammlung sehe, also ich meine, 20 ist nicht groß, aber ich kann eigentlich schon fast behaupten, dass wenn ich eine Frau sehe und die Haarfarbe, sobald sie nicht gefärbt sind, da kann ich genau fast sagen, so oder so wird die Schamhaare aussehen oder so. Das kannst du schon so sagen. Also denke ich eigentlich, es sei denn, sie hat sich jetzt nachträglich rasiert. Würdest du eine Frau ansprechen und sie um ein Schamhaar bitten für deine Sammlung? Ich bin eigentlich ein sehr offener Typ, muss ich sagen. Und ich gehe auch sehr offen mit Frauen und auch mit Männern um. Ja. Und wenn ich einen in Nähe kennenlernen will, dann spreche ich schon, wenn es Interesse will, auch irgendwie an. Weil man also Mädels, wenn euch demnächst irgendjemand auf der Straße anspricht und er bittet um ein Schamhaar, Nein, das nicht. Also so offen bin ich dann auch wieder nicht. Warum aber nicht, ne? Also wenn ich das möchte machen würde, dann wäre ich ja meiner Heimatstadt ja schon rausgeschmissen worden. Weil unsere Heimatstadt leider nicht so viel Frauen bietet. Dann sind doch eigentlich für dich Frauen ein Gräuel, die ganz glatt rasiert sind, ne? Oder? Ja, ich meine, die haben eine schöne Sammlung weggeschmissen. Ne? Ja, damit kannst du gar nicht so viel anfangen, oder? Eigentlich doch. Wieso? Eigentlich doch, ja. Vielleicht wäre das dann auch der Grund aufzuhören. Also 20 Boxen, kleine Boxchen hast du schon. Ja. Und wenn das so weitergeht bei dir, prognostiziere ich mal, dass da so in 10 Jahren... Schamhaar-Museum habe, ja. Das allererste. Das erste Schamhaar-Museum. Das wäre eine Marktlücke, die ich vielleicht nochmal schließen könnte. Schick wäre natürlich, wenn du dann zu jedem kleinen Kästchen auch ein kleines Foto, ich meine natürlich des Gesichtes der Frau, dazu beilegen könntest. Ja, und draufkleben könntest. Das geht ja leider aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, schade, aber das wäre gut, ne? Vielleicht ist aber auch das Geheimnisvolle daran gut. Ja, das Prickeln. Sven, danke für deinen Anruf. Ja, ebenso, danke schön. Tschüss. Und noch einen schönen Abend, ne? Dir auch. Ciao. Tschüss. Michael, 26. Ja, salut Domian. Ja. Ich bin der Micha und ich habe da ein Problem. Na? Ich hatte ein Verhältnis mit meiner Schwester. Mhm. Und das hat so vor einem Jahr begonnen. Da hatten wir eine Familienfeier. Mhm. Den 50. von meinem Vater. Mhm. Ja, und da waren wir auch schon so ein bisschen, also nicht besoffen, aber schon so richtig angeheitert. Mhm. Ein bisschen stärker als angeheitert eben. Mhm. Ja, und dann, ich habe eine eigene Wohnung, also ein Apartment bei meinen Eltern. Mhm. Und habe so eine Freundin, aber nichts Festes. Mhm. Und meine Schwester, die ist 22, mhm, die hat eben schon einen Mann, die ist verheiratet. Mhm. Und hat auch eine eigene Wohnung eben. Mhm. Ja, und dann hat sie mal so gesagt, so im besoffenen Zustand, ja, soll mal zu dir hoch, ich habe ein paar neue CDs. Ja, sind wir dann hochgegangen. Ja, und dann so ein bisschen gestreichelt, küsst. Ja, und dann sind wir im Bett gewesen und so. Mhm. Ja, und seitdem treffen wir uns zwar nicht so regelmäßig, mhm, aber so in Abständen treffen wir uns eben. Mhm. Also ist die Sache zur Gewohnheit jetzt schon geworden? Gewohnheit möchte man nicht so sagen. Also Gewohnheit nicht direkt, aber ich kann eben nicht davon ablassen. Und es ist ja eben auch verboten, das reizt mich da dran. Mhm. Du machst dich natürlich unter dem strafrechtlichen Gesichtspunkt gesehen, weißt du, ne? Dass, ja, ich weiß, dass ich dafür eine Strafe mache, aber jeder belangt werden könnte. Das ist eben meine Liebe und dafür kann man mich doch nicht bestrafen. Das ist meine Liebe. Moment, ist das deine Liebe? Oder ist also das, nicht ja, aber ich mag sie eben auch sehr gerne. Oder ist es reine, pure sexuelle Lust? Also beides, muss ich so sagen, ist beides. Mhm. Also reine sexuelle Lust, aber auch Wohlgefallen. Wohlgefallen? Ja, ich mag das und ich fühle mich bei ihr auch irgendwie sicher und so. Mhm. Also das könnte mir meine Freundin nie geben oder meine Frau. Mhm. Du habt ja beide Partner, wie du gerade gesagt ja, hast. Ja, meine Frau ist verheiratet und ich habe nicht so einen festen Partner, das ist nicht also... Moment, deine Schwester meine ich jetzt. Die ist verheiratet und ist du hast eine Freundin. Ja, aber nichts richtig Festes, beste Freundin und... Mhm. Die, was sagt deine Schwester denn dazu? Redet ihr auch darüber? Ja, sicher und klar reden wir auch darüber und die findet das eigentlich auch nicht schlimm, weil sie mag das eben auch, sonst wird sie es ja auch nicht machen. Mhm. Also meine Frage ist wirklich, macht ihr das einfach nur so oder nee, ist da jetzt wirklich, würdest du wirklich sagen, dass da eine Liebe mit im Spiel ist? Doch, so ein bisschen. bisschen schon, ja, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen? Ja, ich hatte bis jetzt auch schon 3 Freundinnen, muss ich sagen, nur. Mhm. Und bei denen war das eben nicht so stark, also mhm. einen habe ich davon geliebt, aber nicht so jetzt wie meine Schwester. Nun geht deine Schwester ja dann permanent mit dir fremd, ne? Ja. Obwohl sie in einer festen Beziehung steckt. Mhm. Wie denkt sie sich das denn? Wie sieht sie das denn? Ah ja, ich habe sie mal darauf angesprochen, so immer, wieso machst du das überhaupt? Warum machst du mit mir ein Verhältnis? Du bist doch verheiratet. Mhm. Aber da meinte sie, ja, bist doch mein Bruder und ich mag dich eben sehr. Mhm. Und vielleicht habe ich auch Gefühle für dich. Also mich überzeugt das jetzt nicht so in der Richtung, dass ich daraus schließe, was du sagst, dass das nur wirklich die ganz große Liebe ist und es euch überkommen hat. Und ja, also die ganz große Liebe ist eben, es nicht, also eben. Daran glaube ich auch nicht. Ja, ja. Aber und so ein bisschen... So ein bisschen kann man sich ja auch reinreden und reinsteigern in sowas. Ich glaube, erstmal, du machst etwas, wofür ihr bestraft werden könnt. Ja. Es ist gesetzlich immer verboten, dass Geschwister miteinander verkehren. Da befindest du dich schon mal in einer gerade nicht angenehmen Zone für dich und sie auch. Und ich glaube, dass auf Dauer dieses auch sicher für dich, für deine Weiterentwicklung und deine Zukunft und für ihre auch nicht gerade das Richtige und das Gute ist. Insofern würde ich dir raten, so schnell wie möglich dieses da auszusteigen. Ja, aber ihr verpetzt mich doch jetzt nicht bei den Cops, oder? Ich weiß nicht, was das alles, darum geht es jetzt gar nicht. Du hast ja meine Meinung gehört, Meinung habe ich dir gesagt. Hm. Und dann belassen wir es mal dabei. Ja. Okay, ja. Michael. Ja, tschüss. Gut, tschö. Sven, 21. Ja, morgen, Domian. Guten Morgen, Sven. Ja, mein Thema ist so eine Art Doppelthema, und zwar die Datenfernübertragung im Allgemeinen. Was, die Datenfernübertragung? Datenfernübertragung, kurz auch DFÜ. Sehr spannend, erzähl mal. Ja, also dürfte allgemein bekannt sein. Also das weit verbreitetste ist mittlerweile, leider Gottes muss ich sagen, das Internet. Ja. Und wobei ich mehr auf die Mailboxen an sich eingehen möchte. Mhm. Das ist halt private Leute, die betreiben das als Hobby. Die haben auf ihrem Computer ein Programm installiert und da können sich andere Leute mit ihrem Computer einloggen, also anrufen über Telefonleitung ganz normal. Mhm. Und was mein Anliegen an sich ist, ist eigentlich, dass A, die Mailboxen mehr und mehr untergehen durch das Internet eben, obwohl Mailboxen in Sachen News und Mailbereich schneller sind als das Internet, allein schon rein technisch gesehen. Mhm. Und Mailboxen an sich eigentlich auch wesentlich persönlicher sind, möchte ich sagen. Ja. Noch persönlicher wäre ja vielleicht Brief schreiben, oder? Ja gut, das ist natürlich noch persönlicher. Ja. Ich meine, also man lernt eher und mehr Leute kennen als übers Internet oder so. Mhm. Du merkst, das wird jetzt eine sehr bizarre Konversation. So. Da ich in diesen Dingen nicht sehr bewandert bin und ich dir da gar nicht viel entgegenhalten kann von den Vorzügen der Mailbox und des Internets und was da nun schneller ist, kann ich dir eigentlich nur anbieten, dass du ein Statement sagst. Du hast ja ein bestimmtes Anliegen auch und dann belassen wir es dabei. Ja, gut. Also ich würde sagen, Statement, die Leute sollten sich eigentlich mehr mal ein bisschen in die Mailboxen einloggen als nur in das Internet, weil es ist einfach zu kommerziell. Und ja. Mailboxen, es ist irgendwie, also ich persönlich, ich finde es schöner. Ich habe auch meine Freundin dadurch kennengelernt, ja. Genau wie auch ein Bekannter von mir. Der hat auch seine Freundin über Mailboxen kennengelernt. Mhm. Und es ist, weiß ich nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es echt schade, dass das durch dieses Internet, durch das ganze Kommerzielle, dass das so niedergeht. Also die Leute sollten weniger kommerziell sein und sollten sich mehr konzentrieren auf die Mailboxen. Ja, richtig, zumal es ist, irgendwo auch, jetzt mal rein vom Kostenpunkt her gesehen, es ist einfach billiger. Ja, das schreiben wir uns alle hinter die Ohren und überlegen das mal, um uns dann entsprechend so zu verhalten. Ja, warum auch nicht? Okay, Sven, alles Gute. Tschüss. Okay, tschö. 1:33 und 14 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und schon geht es weiter. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1Live und im WDR Fernsehen. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen. Ihr könnt mich einfach anrufen und mit mir reden. 0130 29 11, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und bevor es mit der nächsten Anruferin weitergeht, gibt es jetzt erstmal eine Domian-Postecke. Ein wunderbares Fax habe ich bekommen. Das muss ich euch sofort vorlesen. Ist gerade eingetroffen, vorhin eingetroffen. Hallo lieber Domian, hier schreibt dir Manuel, 10 Jahre alt. Ich unterstreiche dick, 10 Jahre alt. Gestern Abend war es mir sehr schlecht. Ich musste daher bis tief in die Nacht aufbleiben. Da meine Mutter dich oft in der Woche sieht, durfte ich auch das erste Mal Domian sehen. Zu deinem Thema letzte Nacht, also Schönheitschirurgie, konnte ich nicht viel sagen. Da ich mich total für Autos interessiere, möchte ich gerne wissen, was du für eine Kiste fährst. Lieber Manuel, ich fahre im Moment überhaupt keine Kiste. Ich habe mein Auto abgeschafft, schon seit vielen Jahren. Aber ich bin der absolute Porsche und der absolute Mercedes-Fan. Sollte ich irgendwann mal richtig die Kohle haben, würde ich mir gerne einen Porsche oder einen Mercedes kaufen. Dann Ingrid, ein Fax von Ingrid, 57 Jahre, an Domian. Hallo Domian, möchte dir auf diesem Wege mal sagen, dass ich deine Sendung super finde und schon richtig süchtig danach bin. Aber eigentlich wollte ich was zu der Hündin Ilka, wir wissen alle Bescheid, zu der Hündin Ilka sagen. Ich denke mir, sie bellt bei deiner Sendung, weil sie eifersüchtig ist. Wenn ihr Frauchen dich so gerne sieht, strömt der Körper ja auch entsprechende Duftstoffe aus. Und Hunde spüren das. Sie sind sehr sensible Tiere. Ich kann selbst auch gar nicht mehr ohne Hunde leben. Mach weiter so. Freundlichen Gruß, Ingrid. Dieses ist natürlich eine sehr schlaue Überlegung und eine vielleicht sogar überzeugende Erklärung, warum Ilka bellt, wenn sie mich im Fernsehen sieht. Ein Mail von Max oder Max, 26 Jahre alt. Hallo Jürgen. Das mit dem gegenseitigen Anpupsen war eine sehr interessante Story, wirklich. Wir dachten, meine Freundin und ich seien die einzigen, die darauf stehen. Das hat sich jetzt geändert nach deiner Sendung. Wir dachten schon, wir seien nicht mehr ganz normal. Deine Sendung ist extrem super, wir lernen viel zu akzeptieren. Ja, und umgekehrt lernt man das ja auch. Das war Max aus, weiß ich gar nicht woher. Dann etwas ganz Tolles, was mich sehr gefreut hat. Vor ein paar Tagen war ja Jennifer hier in der Sendung. Und Jennifer erzählte, dass sie eine Mutti hat, die mit dem Nachbarn so ein bisschen tuchtelt. Und beide eigentlich ineinander verliebt sind, der Nachbar und die Mutti, aber die beiden nicht richtig zueinander kommen. Und wir haben in der Sendung ja darüber uns Gedanken gemacht, wie man das machen könnte. Und da habe ich der Jennifer vorgeschlagen, schenk den beiden doch zum Valentinstag, wenn du es finanziell irgendwie hinkriegst, vielleicht ein Wochenende, damit die beiden verreisen können. Ein Wochenende mit einem Doppelzimmer. Daraufhin bekamen wir ein Fax vom Hotel Prinz Eugen aus Dresden. Und Christoph Haustein, der Direktor dieses Hotels, schreibt, hallo Domian, um den Liebenden den richtigen Anstoß zu geben, möchte ich Jennifer gerne ein Doppelzimmer in unserem Hotel von Freitag bis Sonntag schenken. Wir sind ein Drei-Sterne-Hotel direkt an der Elbe und 10 Minuten bis zum Zentrum in Dresden. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Wir haben natürlich Jennifer sofort informiert. So muss es sein und so lieben wir die Hoteldirektoren, die uns hier nachts zuschauen und auch zuhören. Vielen Dank, finde ich klasse. Ein Schreiben von Silvia, ihres Zeichens Sexualtherapeutin. Hi Jürgen, deine Aussage neulich, Zitat, die Frauen können nach einem Orgasmus direkt weitermachen, ist nicht ganz richtig. Wenn der Orgasmus ein richtiger, ein knalliger war, dann geht es bei uns genauso wie bei euch Männern. Wir möchten ihn ausklingen lassen und dann möglichst einschlafen. Bei einem kleinen Orgasmus allerdings ist das etwas anderes. Schade finde ich, und ich weiß es aus meiner Therapiearbeit, dass die Frauen viel zu viel vorspielen. Also an dieser Stelle ein Aufruf an alle Frauen von uns Männern, seid ehrlich zu uns, seid ehrlich zu den Männern. Ja, und zum Schluss noch die aktuelle Schlagzeile. Heute in vielen Zeitungen, zum Beispiel auch hier im Kölner Stadtanzeiger, große Überschrift, Ministerin Nolte fordert, Doppelpunkt, mehr Männer an den Herd. Ich fordere, Doppelpunkt, Ministerin Nolte, Claudia Nolte, ab ins Kinderzimmer. Das war die Domian-Postecke. Und jetzt geht's weiter mit Simone und die ist 19. Nee, mit Michael. Michael, hallo. Moment, jetzt habe ich aber hier irgendwas falsch gemacht. Dann, genau, Simone, 19 Jahre, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Simone. Schönen Abend. Ja, dir auch. Mein Thema ist heute Abtreibung. Ja. Also ich bin mit 10 ins Heim gekommen, weil meine Eltern sich mit 3 getrennt haben. Mhm. Hatte mit 15 meinen ersten Freund und bin dann darauf schwanger geworden. Und habe dann leider Gottes abgetrieben, was ich heute sehr bereue. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass auch viele auf mich eingeredet haben, was natürlich jetzt keine Entschuldigung ist. Also Jugendamt, mein Vater zum Beispiel und Erzieher auch. Und also alle beratenden Leute um dich herum haben quasi gesagt, du sollst abtreiben lassen. Außer Pro Familia, ja. Außer Pro Familia. Mhm. Ja. 15 Jahre, ne, warst du? 15 Jahre, ja. Und also es war ziemlich früh auch und ich meine, aber ich möchte eigentlich sagen, dass die, egal wie jung man ist, es möglichst versuchen sollte, das Kind auszutragen und also dass es also jeder schafft. Also es ist nicht so schlimm, ein Kind zu kriegen, wie ein Kind abzutreiben. Mhm. Mit welchen Argumenten haben die denn damals zu dir gesagt, du sollst es abtreiben lassen? Ich war viel zu jung und ich müsste dann auch in ein Mutter-Kind-Heim gehen, und weil ich vorher auch in Psychiatrie und so war, bin ich dann erst später in die Gruppe gekommen, 4 Jahre, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und auch nicht da weg wollte. Mhm. So, und seitdem ich dann diese Abtreibung hatte, fing ich dann an mit Hypochondrie. Was ist das? Also man bildet sich Krankheiten ein, die gar nicht da sind. Mhm. Und habe dann auch panische Angst gehabt, Angstzustände und also Schuldgefühle. Bis dahin bin ich zu den Zeugen Jehovas gegangen, in Kirchen, um irgendwie mein schlechtes Gewissen loszuwerden, das aber leider nichts gebracht hat, sondern nur noch verschlimmert hat. Mhm. Wie ging das dann weiter? Hast du eine richtige religiöse Karriere dann gemacht? Ja. Quasi. Bist du Mitglied bei den Zeugen Jehovas geworden? Nein, bin ich nicht. Die kamen nur vorbei. Und die kamen öfters bei uns an die Tür, im Dorf war das, wo ich gewohnt habe, und haben uns, also haben mir ein Buch vorbeigebracht nachher. Ich habe mich mit denen sehr gut verstanden. Und haben mir dann auch viele Angst so eingeredet. Und das war also nicht ganz so gut. So, du bist doch heute 19 Jahre alt. Das Ganze liegt 4 Jahre ich zurück. Ich bin im Februar 19. Naja, okay. Du würdest dieses auf jeden Fall nie wieder tun. Nie wieder, auf keinen Fall. Wie lange meinst du, hast du gebraucht, bis du das so verwunden hast alles? Also immer noch nicht. Immer noch nicht. Es ist immer noch da, und aber ich muss zum Glück sagen, ich habe jetzt am 3. September ein Kind bekommen. Mhm. Benjamin heißt er, und ich bin auch sehr glücklich darüber. Und also ist es dann nicht so, dass dann durch das neue, durch die neue Schwangerschaft und das jetzige Kind, das doch so ein bisschen in den Hintergrund tritt? Ja, doch. Das schon. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also ich deute jetzt aus dem, was du gesagt hast, dass du ganz jungen Mädchen den Rat geben würdest, aufgrund deiner Erfahrung, dass sie das nicht machen lassen sollten. Auf keinen Fall. Wobei man das natürlich auch nicht verallgemeinern kann. Ne? Man sicher die individuelle Situation schon berücksichtigen sollte, aber vor allen Dingen auch den Willen des Mädchens, der jungen Frau. Ne? Das ist. Wie hast du dich denn damals so gegen diese Entscheidung auch gestemmt, oder hast du? Ich wusste gar nicht, was los war. Also mir war irgendwie alles egal. Mir ging es total dreckig. Ich habe jeden Morgen gebrochen, und dann kam dieses Eingerede und du schaffst das doch eh nicht. Aber das will ich damit nicht entschuldigen. Aber es war schon ziemlich hart für mich, weil mein Freund mich danach auch zusammengeschlagen hatte. Also das war bei ihm mehr der Schock, und ich auch bin zu ihm einfach hingegangen. Ja, ich bin schwanger von dir, was also nicht, was ihn also wirklich schockiert hatte. Und dann natürlich aus Angst vor seinen Eltern und aus Frust dann halt mir einen Faustschlag ins Gesicht gegeben hat, und das dazu auch noch beigetragen hat. Mhm. Du bist aber schon mit zwiespältigen Gefühlen dann zu dem Arzt gegangen und zu der Abtreibung. Damals. Ja, genau. Mhm, ja. Mit meiner Betreuerin. Mit deiner Betreuerin. Und das war absolut furchtbar. Und wie hast du dich dann direkt danach, an dem gleichen Tag, in den nächsten Tagen und Wochen gefühlt? Furchtbar. Ich musste in eine Therapie gehen und kam überhaupt nicht mehr mit mir und dem Leben klar. Mhm. Gott sei Dank hat sich das alles jetzt wieder doch eingerenkt. Und Benjamin ist da. Ja. Und Benjamin ist fit und gesund. Ja. Und du bist glücklich und ihr seid glücklich. Ja. Und so soll es bleiben. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Simone. Tschüss. Tschüss. Michael, 17 Jahre. Ja, genau. Ja, hallo Michael. Hallo. Das Schönen guten Morgen. Ja, was ist denn dein Thema? Ja, also, naja, also ich bin homosexuell. Mhm. Und naja, das Problem ist halt, so mit 12 Jahren, da habe ich noch so auf Mädchen geguckt, und danach fing es eigentlich an, dass ich mich so für Jungs interessiert habe. Mhm. und einen auf meinen, also der geht auf meine Schule und den mag ich eigentlich, also ich bin verliebt in ihn. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, weil die Situation ist neu für mich und... Das ist quasi jetzt so die erste Liebe zu einem... Ja, die erste Liebe so. Also wo es richtig... Ja, wo es richtig... Große also, Gefühle sich auch entwickeln. Ja, früher war das halt so, dass ich, naja, bei meinem Bruder mal so geguckt habe und ja, danach fing es halt so an, dass ich... Wie bei einem Bruder geguckt habe. Naja, so als er unter der Dusche war und... Ach so, ja. Naja, und ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, wie ich ihm das sagen soll und ich weiß auch nicht, ob er auch schwul ist und... Wie alt ist er denn? Ich glaube, er ist 18. Ist 18. Ist er über dir, eine Stufe? Ja, genau, eine Stufe über mir. Hast du denn in irgendeiner Weise Kontakt mit ihm oder geht das nur so über Augen? Na, ich sehe nur so über Augenkontakt, also oft, also wenn Pause ist, dann sehe ich ihn und... Du hast noch nie mit ihm gesprochen? Na, nee, also ja, ein bisschen Smalltalk, so in der Pause habe ich mal mit ihm... Aber mehr. Das ist natürlich jetzt dann besonders schwierig, weil ihr ja noch eigentlich ziemlich weit voneinander entfernt seid. Naja, aber ich will es ihm ja irgendwie sagen. Mhm. Aber vielleicht könntest du auch ein bisschen vorsichtiger rangehen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ja, nur wie soll ich das anstellen? Ja, wie wäre es denn ganz einfach, wenn du versuchst, in irgendeiner Weise Kontakt zu ihm herzustellen? Und zwar mit dem Ziel, dass ihr euch auch mal so privat verabredet, dass ihr mal irgendwie zusammen ausgeht oder ins Kino oder irgend sowas. Naja, aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt, es kommt ja auch ein bisschen komisch, wenn ich ihn jetzt einfach ins Kino einlade. Ich weiß ja nicht, was er dabei denkt, weil ich weiß ja auch nicht, ob er auch schwul ist. Ja, aber vielleicht ist das die sanftere Methode, als wenn du kannst gleich hingehen und sagen, hier, ich bin verknallt in dich. Wenn du das kannst, dann mach das. Naja, das kann ich ja eben. Aber das ist schon auch, das finde ich auch schon sehr schwierig, das zu machen. Ja. Deshalb finde ich die andere Verhaltensweise besser, indem man versucht, vielleicht erstmal so einen freundschaftlichen Kontakt aufzubauen. Ach so, ja, ich verstehe. Ne? Also du musst dann wirklich da nicht gleich so massiv rangehen. Ja, das dauert dann aber auch seine Zeit. Also. Ja, ist doch egal. Du hast doch Geduld. Und wenn du ihn so gerne magst, dann kann man ja auch ein bisschen warten. Soll ich ihm das so nach und nach klar machen, oder? Ja, und dann kannst du ja auch schon mal abtesten, ob er vielleicht auch doch ein bisschen so schwul ausgerichtet ist. Und wenn nicht, ich meine... Und vor allen Dingen lernst du ihn dann erstmal ein bisschen kennen. Im Moment kennst du ihn ja gar nicht. Du findest ihn nur äußerlich ziemlich attraktiv. Aber vielleicht ist es ja ein ganz blöder Kerl, weißt du doch gar nicht. Ja, das stimmt ja? Eigentlich. Zur Liebe gehört ja, dass man eben auch den Mensch als Menschen auch ganz toll findet. Und lern ihn doch erstmal kennen. Vielleicht bist du dann gar nicht mehr so verliebt. Ja, also das wäre jetzt mein heißer Tipp, Michael. Versuchen, so eine leichte Bekanntschaft, freundschaftliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Und dann kannst du es ihm immer noch sagen irgendwann. Und jetzt soll ich dann einfach irgendwie, wenn ich ihn am Montag in der Schule sehe, einfach dann zu ihm hingehen und sagen, ob wir nicht, weiß nicht, vielleicht mal was unternehmen ja, wollen. Ja, zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja, aber er kennt mich ja gar nicht und... Ja, dann rede doch erstmal ein bisschen mit ihm. Und dann redest du nochmal mit ihm. Und beim dritten Mal, wenn ihr miteinander redet, dann schlägst du vor, dass ihr mal was zusammen macht. Und wie soll ich ihn dann ansprechen? Mit seinem Namen. Stell dich mal nicht so doof an. Also du kannst ihn ja einfach mal... Du hast ja schon ein bisschen Smalltalk mit ihm gemacht. Ja. Also ein bisschen reden wirst du ja schon können. Irgendwas ja, schon. Die Schule oder weiß ich, irgendwas. Michael! Ne? Ja. Da musst du jetzt auch ein bisschen mutig sein, ne? Ja, das muss ich aber auch erst lernen, weil die Situation ist auch noch... Natürlich, klar. Ja, muss ich mich erstmal eingewöhnen. Aber ich wünsche dir jetzt ganz viel Glück und drück dir die Daumen. Ja, danke schön. Tschüss, Michael. Okay, tschüss. Tschüss. Boris ist 29. Ja, grüß dich, Domian. Hier ist der Boris. Hi. Erst einmal ein Riesenkompliment zu deiner Sendung. Ich danke dir. Große Klasse. Mein Thema ist eigentlich eine Warnung unter all oder für all diejenigen, die mal vor der Entscheidung stehen, eventuell im Freundeskreis, Bekanntenkreis mal Geld zu verleihen. Mhm. Schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ganz, ganz schlechte. Das heißt also, ich bin am Ende noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Es geht also darum, gute Freunde von mir, die ich über Jahre kenne, und eigentlich, wo ich mich voll auf verlasse oder verlassen habe, haben mich nach einer Erbschaft, die ich gemacht habe, mein Vater ist verunglückt, ich habe da eine Immobilie geerbt, hat das Haus dann verkaufen müssen, weil es war Erbschaftigkeit in der Familie da. Ich habe daraus eine Summe von 150.000 Mark erzielt. Holla, viel Geld. Ja, richtig. So, und diese Freunde sind eben selbstständig und hatten kurzfristig finanzielles Problem. Finanzielles Problem in der Höhe 30.000 Mark. Denen habe ich das Geld geliehen, um die Selbstständigkeit praktisch zu sichern bei denen, weil das war für mich gar kein Thema, gar keine Überlegung wert. Ich habe auch nicht eine Minute gezögert dabei, zu überlegen, machst du es oder machst du es nicht. So, danach waren das noch bessere Freunde, als sie jemals waren, haben mich praktisch auf Händen getragen, haben mir also den Himmel runtergeholt, wenn ich so will. Ne? So, und auf einmal merkte ich dann, dass... als ich das Geld abgegeben hatte, dass die Freundschaft viel, viel geringer wurde, als sie jemals war. Mhm. Man rief ihn nicht mehr an, man hat sich nicht mehr getroffen, nur noch so, ach ja, hallo, und das war's dann mal. Mhm. So, dann habe ich mich mit einer Verkäuferin, einer Mitarbeiter von denen, Mitarbeiterin getroffen, und wir haben uns dann auch verliebt und sind jetzt zusammen, sind ein Paar. Mhm. Und das passte denen dann nicht. Und irgendwie wurde ich dann so ausgesteuert. Dann kam die Weihnachtsfeier der Firma und da wurde meine Freundin, deren Mitarbeiterin also, da eingeladen zur Weihnachtsfeier, aber sie ist dann aber ohne einen Freund. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass alle anderen Mitarbeiterinnen mit ihrem Partner, mit ihrem Mann eben dann zur Weihnachtsfeier gekommen sind, nur ich wurde ausgeschlossen. Aber warum? Ja, so, ich kann es ja nicht sagen. Ich habe selber keine Erklärung dafür und ich wollte einfach mal deine Meinung dazu hören am Ende, wie du dazu stehen willst, wie du die ganze Sache so siehst von dir aus, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst. Ich muss jetzt nochmal nachfragen mit dem Geld. Wo ist das Geld verblieben? Das Geld ist erstmal bei denen geblieben. Und das ist im Moment immer noch da? Nein, habe ich jetzt am Ende wieder bekommen. Ziel der Sache war eigentlich, einen Arbeitsplatz für meine Freundin zu schaffen. Mhm. Die Leute haben einen Markthandel und fahren dann mit Anhängern raus mit Textilien. Okay, du hast das Geld aber auf Helle und Pfennig zurückgekriegt? Am Ende ja. Am Ende ja. Aber ohne Dankeschön, ohne irgendwie überhaupt einen Kommentar. Ja, so ist es. Achso, ich dachte jetzt anfänglich, dass die das irgendwie, dass du das nie wieder gesehen hast, das Geld. Ja, ich habe es dann gesehen, also, aber ich war sowas von enttäuscht, also von den Freunden, wo ich dachte, mit denen kannst du dich dick und dünn gehen, du kannst dich voll auf die verlassen. Mhm. Ich hätte aber für die alles getan, wenn da irgendwie Probleme gewesen wären. Also die Frage war, was ich denke in Sachen Freundschaft und Geld, oder wie? Richtig. Also ich bin der Auffassung, Boris, bei meinen wirklich ganz engen guten Freunden, die Freundschaft fängt mit dem Geld an. Ne? Es gibt diesen Spruch, ja, Freundschaft fängt mit dem Geld an. Also ich würde wirklich, im ganz engen Freundeskreis habe ich da keine Probleme mit. Ich würde verleihen und da lege ich meine Hand ins Feuer, dass das gut läuft bei den ganz wenigen ganz engen Freunden. Und ich würde auch ohne ein schlechtes Gewissen haben, auch mir was borgen bei jemandem. Richtig, ich bin auch relativ gut, glaube ich, aber bei mir ist das genauso. Aber wirklich, das ist wirklich ein ganz enger Kreis nur, ne? Das sind vielleicht 4 Leute. Richtig. Maximal, wenn es hochkommt. Richtig. Da finde ich schon, muss das Vertrauen da sein, dass man auch in Geldangelegenheiten miteinander umgeht. Mhm. Du hast eine schlechte Erfahrung gemacht, dann kann man vielleicht auch sagen, dass du vorher vielleicht die Freunde nicht kritisch genug angeguckt hast. Ich habe mich da voll auf verlassen, weil ich wurde bis jetzt auch nicht groß enttäuscht. Nur man hat mir persönlich gesagt, pass auf, bei denen traue ich nicht. Und ich habe zu jedem gesagt, ihr seid doch nicht ganz gescheit, ihr tickt nicht sauber, das sind die besten Freunde, die man haben kann. Ne? Aber lerne nicht daraus, dass du vielleicht so etwas nie wieder machst. Es gibt sicher immer wieder doch ganz tolle Freundschaften, wo man sich gegenseitig unter den Arm greifen sollte. Mein Problem ist ja nicht darin, ich bin nach wie vor genauso. Ich bin ein herzensguter Mensch, und schätze ich mich ein. Mhm. Ich würde das Gleiche wieder tun und ich würde genauso gut wieder auf die Nase fallen, schätze ich mal. Trotzdem, Vorsicht ist angesagt, ne? Aber meine Meinung hast du gehört, Boris. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Jürgen, ciao. Jetzt begrüße ich den Olaf und der ist 28. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Hier ist der Olaf aus Wilmersdorf bei Cottbus, bei uns im schönen Brandenburg. Ja, im schönen Brandenburg. Tja, heute, ich sag mal schön Brandenburg, ich wollte mich eigentlich auch ganz gerne mal an der Sendung mit beteiligen. Ich sehe dich eigentlich schon ganz oft oder sehr lange und habe schon öfters mal probiert. Heute bin ich mal echt mal durchgekommen. Mein Thema wäre deutscher Schlager. Ach, ja, genau. Wo ich immer sehr gerne drüber rede, wie du weißt. Ne? Genau. Ja. Und da hatten wir, glaube ich, schon mal vor 2 oder vor 3 Wochen was gewesen. Einen gewissen Heiko Sander aus Cottbus, der hat sich auch schon mal darüber geäußert, dass in den Rundfunkstationen bei uns in der ehemaligen DDR, also in Ostdeutschland, zu wenig deutscher Schlager hat jemand hier angerufen und gesagt, ist das wirklich wahr? Ja, das ist echt so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Und das ist mein Thema und auch gleichzeitig mein Ärger, was mich so ein bisschen an der ganzen Situation stört. Also man kann in Urlaub irgendwo hinfahren, meinetwegen nach Italien, da wird italienische Musik gespielt, in Radiostationen, man kommt sofort über einen Brenner drüber weg und nach Österreich und dann geht es weiter Richtung Deutschland, da wird nur noch englische Sachen gespielt. Wie ist es denn zum Beispiel mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, mit dem MDR? Der Mitteldeutsche Rundfunk, und das muss ich lassen, der MDR 1, Radio Sachsen, bringt eigentlich wirklich gute Musik, guten deutschen Schlager, das ist der einzige Sender in unserer Region, den wir eigentlich mehr oder weniger empfangen können, aber wir in Brandenburg auch ziemlich schlecht. Mhm. Also du kritisierst auch, dass in der ehemaligen DDR die Radiosender und die Rundfunkstationen zu wenig deutsche Schlager spielen. Ja, da gibt es die Ausnahme des MDR, sehr löblich, dass die das machen. Jetzt sage mir bitte auch unter uns Schlagerfreunden, wo dein Herz am höchsten schlägt, bei welchem Interpreten. Also, mein Herz am höchsten, ich muss erst mal Folgendes dazu sagen. Also ich höre mir zum Beispiel Brunner zum Beispiel auch ganz gerne. Aber mein Herz am höchsten, was du vorhin gerade gefragt hast, ist Frank Farian, sagt der Name dir. Aber natürlich. Ja, und da gab es so eine Version wie Rocky. Ja, aber Frank Fahey macht ja auch noch viel, da viele Musik. Familie, genau. Und der Geil beweist Folgendes. Und ich suche auch gewisse Schallplatten, was er auch niemals mehr in den Rundfunkstationen spielen. Wie zum Beispiel die zweite Version von Rocky. Was wird aus Jenny, wenn sie älter wird? Kennst du die vielleicht? Nee, das kenne ich nicht. Das hat er selbst gesungen. Ne? Das hat er selber gesungen. Ich kann mich nur erinnern an die ZDF-Hitparade früher mit Dieter Thomas Heck. Da ist Anfang. Konnte ihr auch empfangen, ne? Ja, Gott sei Dank. Da ist Frank Farian noch als Sänger aufgetreten. Mhm. Hinterher tritt er ja nur noch als Produzent in Erscheinung. Genau. Unwahrscheinlich guten Erfolg und das finde ich auch gut, aber ich finde von ihm, von diesem Sänger von Frank Farian, müsste eigentlich Folgendes, es wird schon was gespielt, aber der einzige Titel von ihm ist eben Rocky. Mhm. Ich weiß, weil sie 18 waren und so weiter. Es gab noch viel andere Titel, wie zum Beispiel Spring über deinen Schatten, Tommy, von Frank Farian gesungen. Darfst du mal. Spring über deinen Schatten, Tommy. Kenne ich auch nicht. Spring über deinen Schatten, Tommy. Spring über deinen Schatten, Tommy. Du als Schlagerfan. Oh, Olaf, wenn ich das jetzt hören würde, würde ich sofort sagen, ich habe das irgendwo auf Band, aber ich habe Folgendes, ich bin manchmal in Geschäften rumgerannt auf so eine CD-Samplers, da waren Versionen gewesen von Frank Farian, von anderen Sängern und so. Aber von Frank Farian, als nur noch Rocky. Als und guter, Versionen gar nicht. Als leidenschaftlicher Schlagerfan gibt es sicher auch in deinem Leben nicht nur Frank Farian. Du hast Brunner und Brunner gar noch genannt. Also Brunner finde ich ganz gut, aber Brink ist ganz okay. Ja. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, Howard Carpendale, was er damals gemacht hat, finde ich ganz gut. Was er heute macht zum Beispiel, ich habe auch den Hitmix von ihm, finde ich ganz, ganz toll. Ich fand so schön damals von Howard Carpendale dieses Hello again. Hello again. Wunderbar. Das war noch Musik gewesen. Das war Musik. Du, sag mal, Domian, kennst du noch Helmut Frey? Also Petra Frey müsste ein Begriff sein. Nee, kenne ich auch nicht. Petra Frey müsste ein Begriff sein. Nein, ist es nicht. Blamier ich mich jetzt? Helmut Frey, Menschenskind, was hat denn der gesungen? Mensch, der hat so wunderschöne Titel gesungen, das war so Mitte der 80er Jahre. Sing mal so ein bisschen an, vielleicht fällt es uns allen ein. Das war da von Helmut Frey. Und zwar, und ich liebe dich noch heute wie damals. La la la. Ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Also das so richtig. Also Mitte der 80er Jahre. Das ist das, was du darfst. Mensch, wir haben dazu mal in der DDR Rias gehört. Wir haben SFB gehört. Haben wir gerade mal so reingekommen. Und da haben sie diese Sachen gespielt. Olaf, welche Fernsehsendung in Sachen deutscher Musik magst du am liebsten? Was ist dein Hit? Fernsehsendung? Ja. Dreisat. Die Wiederholung von der Dieter Thomas Heck Hitparade. 14 Uhr jeden Mittwoch. Da werden die Alten wiederholt? Ehrlich, wirklich. Das ist ja schön. Domian, weißt du das wirklich nicht? Schau mal rein, das werde ich unbedingt programmieren. 14 Uhr, folgendes, da wird wiederholt die Hitparade mit Dieter Thomas Heck und gleichzeitig eine Woche später, eine Woche auf Mittwoch ist die Hitparade und eine Woche später ist die Disco mit Ilja Richter. Ja, wunderbar, das werde ich demnächst machen. Jetzt danke ich für deinen Anruf. Domian, wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass sich in der ehemaligen DDR was verändert, in Sachen Schlager. Okay, alles klar. Jetzt haben wir noch, leider ein bisschen kurz, glaube ich, die Gabi und die ist 77. Hallo Gabi. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Gabi. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue dich fast jeden Tag. Das ist schön. Ich freue mich jedes Mal. Mit 77 Jahren bist du ein Fan von mir, das finde ich wunderbar. Ja. Aber heute habe ich also eine Beschwerde. Und zwar nicht an dich, sondern an die Sender. An die Sender der Öffentlichen. Ja. Weil zum Beispiel heute, ich bin eine begeisterte Talkshow-Seherin. Ja. Und heute zum Beispiel, ab 10 Uhr hätte ich können 3 Videorekorder noch haben müssen, jetzt sich überschneidenden Talksendungen zu sehen. Es gibt um die Zeit viel zu viele Talksendungen. Da ist Jürgen von der Lippe, da ist die NDR-Talkshow, N3-Talk. Genau. Und lauter interessante Sachen. Ich weiß auch nicht, warum die Kollegen das alles an dem Freitag ich habe das schon mal geschrieben. Ich habe schon mal an der ARD geschrieben. Und hast du eine Antwort bekommen? Da haben die doch 17 Ausreden, was sie da alles machen müssen. Also, als eingefleischter Talkshow-Fan wäre es dir viel lieber, wenn die auf die Woche verstreut wären, die Talkshow, ja. Was muss jetzt alles am Freitag sein? Nimmst du denn auf Video auch schon mal die eine oder andere? Ja, freilich. Und mein Sohn durchaus sagen, du nimmst und nimm auch das auf dem Video. Ich habe dann die ganze Woche bloß die Übertragungen zu sehen. Wen magst du denn am liebsten von den Kollegen? Also Riverboat lasse ich ungern raus. Riverboat? Ja. Das ist heute war der N3-Talk war sehr interessant. Ja. Dann der Willemsen. Ja. Also wirklich gut. Und die Betrift. Das Nachtcafé sehe ich gern. Ja, also da könnte ich ja alle aufzeichnen, die heute kamen. Aber man kann ja gut ausweichen, immer am Dienstagabend läuft der Boulevard Bio. Ja, ne? Ja. Da kann man sich ganz drauf konzentrieren dann. Da kannst du froh sein, dass du um 1 Uhr nachts erst kommst, da hast du wenigstens keine so Konkurrenz. Keine Konkurrenz, wir haben hier freies Feld. Genau, man wüsste ja überhaupt nicht, man müsste sich teilen. Das wollte ich jetzt heute mal loswerden. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Gewaltigen von Funk und Fernsehen heute jetzt hier zugehört haben. Ja, hoffentlich schlafen die nicht alle. Ja, genau, hoffentlich nicht. Und dem müssen Rechnung tragen, was du gesagt hast. Ja. Alles Gute und du bleibst mir auch treu demnächst. Ja, freilich. Ich dir freilich. Auch. Tschüss, Gabi. Tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spielkowski, Silvia Liebsch, Anne Buchholz, Mathilde Kohl, Henning Kaiser, Tom Bildhauer, Jan Hölz, Tom Andreas, Elke Pulz und Elke Dunalski. Und unsere Themen nächste Woche, die lauten: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Zu alt für Sex? Fragezeichen, Ausrufungszeichen, Fragezeichen, zu alt für Sex, gibt's das? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein sehr ernstes Thema, da heißt das Thema nämlich Mein Kind ist tot. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt schön gesund und fit und cool. Und dann sehen wir uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin. Bye, bye.